Hermine stand bleich, aber lächelnd. Langsam hob sie die Arme und strich sich das Haar zurück. Ihre Achselhöhle glänzte im Licht auf. Ein dünner, unendlich zarter Schatten lief von da zur verdeckten Brust. Und diese kleine schwebende Schattenlinie schien mir all ihren Reiz, alle Spiele und Möglichkeiten ihres schönen Leibes zusammenzufassen wie ein Lächeln. Du bist bereit? Oh ja, ich bin bereit. Pablo, der Musikant, erschien in der Tür. Kommt mit mir, Bruder Harry. Ich lade Sie zu einer kleinen Unterhaltung ein. Eintritt nur für Verrückte. Kostet den Verstand. Sind Sie bereit? Er führte uns über eine Treppe hinauf in ein kleines, rundes Zimmer, in dem nichts war als ein kleiner, runder Tisch und drei Sessel, in die wir uns setzten. Wo waren wir? Schlief ich? War ich zu Hause? Warum war Hermine so bleich? Warum sprach Pablo, den ich bisher fast nie hatte zusammenhängend reden hören, so viel? War nicht vielleicht ich es, der aus ihm sprach? Blickte nicht auch aus seinen schwarzen Augen nur meine eigene Seele mich an, ebenso wie aus den grauen Augen Hermines? Freunde, ich habe euch zu einer Unterhaltung eingeladen, die Harry sich schon lange wünscht. Es ist spät und wahrscheinlich sind wir alle ein bisschen müde. Wir wollen darum hier erst ein wenig ausruhen und uns stärken. Er schenkte aus einer Flasche drei Gläschen voll, nahm aus einer Schachtel drei dünne, lange, gelbe Zigaretten und bot uns Feuer an. Jeder von uns rauchte nun seine Zigarette, deren Rauch dick wie Weihrauch war, und trank in langsamen Schlucken die herbstsüße, fremdschmeckende Flüssigkeit, die in der Tat zugleich unendlich belebend und beglückend wirkte. Ach, als würde man mit Gas gefüllt und würde seine Schwere verlieren. Es ist mir eine Freude, lieber Harry, Sie heute ein wenig bewirten zu dürfen. Sie sind oft Ihres Lebens sehr überdrüssig gewesen. Sie sehnen sich danach, diese Zeit, diese Welt zu verlassen und in eine andere, ihnen gemäßere Wirklichkeit einzugehen. Tun Sie das, lieber Freund. Ich lade Sie dazu ein. Sie wissen ja, wo diese andere Welt verborgen liegt. Dass es die Welt Ihrer eigenen Seele ist, die Sie suchen. Ich kann Ihnen nichts geben, was nicht in Ihnen selbst schon existiert. Ich kann Ihnen keinen anderen Bildersaal öffnen als den Ihrer Seele. Sehen Sie hier in diesen Spiegel? Er hielt mir einen kleinen Taschenspiegel vor die Augen. Und ich sah darin ein unheimliches, in sich selbst heftig arbeitendes und gärendes Bild. Mich selber, Harry Haller. Und in diesem Harry den Steppenwolf, einen scheuen, schönen, aber verirrt und geängstigt blickenden Wolf. Und diese Wolfsgestalt floss in unablässiger Bewegung durch Harry. Ja, so haben Sie sich selbst gesehen. Er steckte den Spiegel wieder in die Tasche und dankbar schloss ich die Augen. Wenn ihr euch nicht mehr müde fühlt, dann will ich euch jetzt in meinen Guckgasten führen und euch mein kleines Theater zeigen. Lächelnd ging Pablo voran, öffnete eine Tür, zog einen Vorhang beiseite, und da standen wir im runden, hufeisenförmigen Korridor eines Theaters, genau in der Mitte. Und nach beiden Seiten hin führte der gebogene Gang an unglaublich vielen schmalen Logentüren vorüber. Das ist unser Theater. Ein vergnügtes Theater. Hoffentlich werdet ihr darin allerlei zu lachen finden. Mein Theaterchen hat so viele Logentüren, wie ihr wollt. 10 oder 100 oder 1000. Und hinter jeder Tür erwartet euch das, was ihr gerade sucht. Es ist ein hübsches Bilderkabinett, lieber Freund. Aber es würde Ihnen nichts nützen, es so zu durchlaufen, wie Sie sind. Denn Sie würden durch das gehemmt und geblendet werden, was Sie gewohnt sind, Ihre Persönlichkeit zu nennen. Sie ist das Gefängnis, in dem Sie sitzen. Sie werden darum eingeladen, diese sehr geehrte Persönlichkeit freundlichst hier in der Garderobe abzugeben, wo sie auf Wunsch jederzeit wieder zu ihrer Verfügung steht.